So, spielen wir mal 50 Cent sein Sohn, der auf 50 Cent rappt. Ohne Scheiß, wie lustig. Ey, yo, 50, bist du bereit? Ich glaube schon, denn ich bin dein Sohn, Mr. Whitey. Man nennt mich auch mal Wangster. Ab und zu bin ich der Gangster. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Man nennt mich auch den Flo, denn ich bin der Rapper, der Stepper, der heiße Feger von Nepper. 50, alles klar bei dir. Lass uns trinken einfach ein Bier um 4 bei dir. Haha, ja, der Rap ist so scheiße, ich kann nicht freestylen. Was soll ich denn sagen, Mann? Yeah, ich bin doch der Wangster, ab und zu der Gangster. Kein Plan, warum meine Banane ist täglich krumm. Ab und zu ist sie auch mal steif, denn ich bin der Whitey, bin dein Sohn und hab ein dickes Teil. Nee, oh, Lars, der Sibop. Überhaupt gar keinen Sinn, ich rede von. Na, Pion Lars, der Sibop. HDW oder dann check dann an Rabonne. Heute ist Freitagnacht. Ja, egal, wir sind hier nicht beim Türkenradio, noch sind wir hier beim arischen deutschen Radio. Ich bin Ausländer ohne Wunsch. Ich bin der Sohn von 50 Cent, hahaha, wunderbar. Ist doch klar, täglich, Mann oh Mann, hip hip hurra. DJ Mason ist mein Man, er ist der beste Land. Hahaha, türkisch, alles klar, peace. So, das war ja schön, der Gangster.